Aus welchem Grund ist der Papst unfehlbar? Ja, weil er halt am Stuhl Petri sitzt. Naja, Stuhl Petri wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, beziehungsweise ist wahrscheinlich auf verschiedenen Stühlen gesessen. Also rein physische Sache ist es nicht, wie mit der ungarischen Stephanskrone, mit der apostolischen Krone, weil die Krone hat, ist der König. Es ist da nicht so. Der Papst ist aufgrund der Verheißung Jesu Christi und des beständigen Beistandes des Heiligen Geistes unfehlbar. Seht, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Ja. Wegen dieser Verheißung Christi, der diesen beständigen Beistand des Heiligen Geistes verheißen und gegeben hat, mit Pfingsten, ist der Papst unfehlbar. Wenn er definiert, wenn er die ganze Kirche lehrt. Wenn er einen bestimmten Bischof schreibt oder eine bestimmte Angelegenheit, ist der Knopf da beim Honorius und so weiter, bei manchen dieser historischen Fälle, was sie mindestens, sagen wir mal, unglücklich ausgedrückt hat oder ein bisschen kleinmütig in Bezug auf den Glauben, da kann er sich täuschen oder kann er oder der Verteidigung des Glaubens Abbruch getan, wie die Kirche später dann urteilt, spätere Päpste, aber nicht, dass er Heretiker war oder die ganze Kirche in dieser Weise gelehrt hat. Das war ist ja nicht an die ganze Kirche gerichtet gewesen, dieses Schreiben. Es war in einer bestimmten Angelegenheit und da ist der Papst nicht unbedingt unfehlbar. Wie gesagt, können Sie auch irren, wenn er jemand exkommuniziert vielleicht oder suspendiert, ist immer wieder gegeben, aber es sind Einzelfälle und nicht betrifft nicht die ganze Kirche.